Ich bin Audio 88, 25 aus Berlin. Ich habe mit 13 mit Freunden angefangen zu sprühen. Ich habe das auch relativ lange mit relativ wenig Talent gemacht. Und habe dann irgendwann mit, ich weiß nicht, 15, 16, 17 irgendwie so den Dreh, wenn man so denkt, dass es cool ist zu rappen, dann angefangen mit Freunden zu freestylen und auch eigentlich nur zu freestylen, so in Jugendclubs halt, und dann sind wir von Jam zu Jam gezogen, weil man irgendwann festgestellt hat, dass man Freibier bekommt, wenn man irgendwie dann noch freestylt und dass die Mädchen das toll finden, und damals aber auch eigentlich ausschließlich nur Battle-Rap gemacht und halt bei Freestyle-Battles dann teilgenommen. Irgendwann hatte ich dann da auch gar keine Lust mehr drauf, weil mir das auch alles zu dumm wurde und man auch bei Battles nicht mehr mitmachen konnte, ohne Angst zu haben, dass man auf die Fresse bekommt. Und hab's dann deswegen irgendwann ganz sein lassen und hab halt überhaupt nicht mehr gerappt. Und hab dann erst nach 2, 3 Jahren, nachdem ich das hab sein lassen, dann mit einem Freund, dem Kid Kabul, der jetzt halt viel von meinem Grafikzeug auch macht, der dann halt angefangen, Beats zu bauen, die halt ein bisschen schräger waren, und wir haben so Webseitendesign gemacht und haben dazu dann halt eigentlich eher die Musik gemacht zu den Webseiten. Dann haben wir halt angefangen, auch so kleine Auftritte zu machen, was dann eher Lesungen waren, dass er dann halt am Computer irgendwie so ein bisschen Sound improvisiert hat und ich habe Texte vorgelesen, und das plätscherte dann alles immer so ein bisschen vor sich hin. Und dann bin ich dann halt, ich weiß es gar nicht, vor 5 Jahren oder so nach Berlin gezogen, 4 Jahren. Und war dann so ein bisschen mehr auf mich allein gestellt und habe dann halt mehr Beats selbst gemacht, habe selbst aufgenommen, und dann irgendwann kamen halt Kontakte zu anderen Produzenten, zu anderen Rappern. Und seitdem, jetzt so inzwischen, nehme ich eigentlich jede Woche so 2, 3 Lieder auf eigentlich. Was mich inspiriert, ich mag um mich drum, wenn ich schreibe, eigentlich keine Ruhe. Also ich brauche irgendwie, deswegen ist halt die U-Bahn, ist ultimativ, und ansonsten setze ich mich halt auch oft zu Hause vor'n Fernseher einfach und guck mir Scheiße an und warte auf irgendwie eine Initialzündung oder so. Ich gucke mir dann auch gern viel Trash-Fernsehen an. Ich habe mir mit Begeisterung Bauer sucht Frau angesehen zum Beispiel. Das sind Sachen, die mich irgendwie inspirieren, oder halt U-Bahn oder setze mich sonst irgendwo anders hin. Ich gucke mir das auch alles immer mit Jessin vor allem. Wir beide sind da große Fans von gerade diesem ganzen Gangster-Rap-Müll, und wir gucken uns auf YouTube jedes Video an und feiern das auch. Wir finden das sehr unterhaltsam. Aber das ist für mich was Ähnliches wie halt Bauer sucht Frau gucken, also so, oder Frauentausch oder so. Das ist für mich so irgendwie eine Ebene. Jessin kommt oft zu meinen Auftritten mit, weil wir ein paar Songs zusammenspielen, und im Auto hören wir halt fast immer Massiv. Also so, weil wir amüsieren uns darüber, wir finden es lustig. Das ist irgendwie, das kann sehr, sehr erheiternd sein. Das ist auch ein ganz anderer Einsatz von sprachlichen Mitteln, den man sonst so von seinen Freunden nicht hören würde, oder von der Musik, die man aus Begeisterung hört. Im Prinzip mache ich auch immer noch nur Battle-Rap, nur dass man nicht mehr gegen Wack MCs battelt, sondern einfach durch, weiß ich nicht, wie Huss es auch gesagt hat, so, du peilst nicht, dass das ein Battle-Track ist gegen das Leben und seine Wackness. Und das bringt es halt schon auf den Punkt. Im Prinzip ist es dann wie dass du dir Rambo 4 anguckst. Natürlich weißt du, dass das Müll ist. Und, oder, na gut, Müll ist vielleicht, also auf jeden Fall, dass das irgendwie Werte vermittelt, die nicht klar gehen. Und dass das auch alles eigentlich ziemlich albern ist und dass da ein ganzes Konzept dahinter steckt, was eigentlich nur darauf aus ist, irgendwie Geld zu machen. Und dass da weder bei Rambo 4 noch bei einem Massivalbum, also wirklich zumindest für mich, ein erkennbarer Anspruch dahinter steckt, irgendetwas jetzt zu machen, was irgendwem irgendwas bringen soll. Aber ich muss auch nicht immer Nabokov lesen, um mich unterhalten zu fühlen, sondern kann mir halt auch Rambo 4 angucken. Ich finde es schlimm, wenn dann Leute, gerade die studiert haben, dann so einen Elitären raushängen lassen. Ich gucke nur noch Godard-Filme und in meinem Fernseher sowieso nur Arte und Dreisat. Und das ist aber nicht die Welt. Also ich bin da natürlich eine Art Filter von dem, was ich aufnehme. Das Einzige, worauf ich halt wirklich Einfluss habe, ist halt die Auswahl dessen, was ich erstmal durch den Filter schicke. Und da kann ich dann halt entweder entscheiden, entweder ich gucke mir Rambo 4 an oder ich gucke ihn mir nicht an. Wenn ich mir angesehen habe, ist es aber drin. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und dasselbe ist dann halt auch mit russischer Literatur, die ich gelesen habe. Oder mit dem Studium, was ich gemacht habe. Oder Kneipenabende mit Freunden, bei denen man nach Hause gekrochen ist. Das ist halt alles drin. Und ich versuche da nicht zu separieren, dass ich jetzt, weil ich studiert habe oder weil ich nicht reime oder weil ich irgendein bestimmtes Klientel von Menschen ansprechen will, diese eine Seite von mir, die mich amüsiert, interessiert, belustigt, rauszulassen und jetzt möglichst nur die intellektuelle Seite in die Texte einfließen zu lassen, um ein bestimmtes Klientel von, ja, dann wahrscheinlich Studenten anzusprechen und auf meiner Seite haben zu wollen und mich von denen feiern zu lassen. Ich denke, da sollte man schon noch irgendwie, gerade auch wenn man studiert hat und ein bisschen was im Kopf hat, auch ein bisschen realistisch bleiben können. Und da muss ich nicht irgendwie versuchen, Shows in Galerien zu spielen für Leute, die dann sich irgendwie selbst auf ihre eigene Bildung einen runterholen und sich und das halt gerne auch irgendwie im Kreis machen, in der Hoffnung, dass einer den Keks trifft. Mein größtes, was ich mit Hip-Hop verbinde, fällt mir jetzt ehrlich gesagt spontan wirklich irgendwie nichts ein. Also es gibt natürlich eine Auswahl bestimmter Platten, bei denen ich ausgerastet bin, als ich das erste Mal gehört habe. Oder auch Konzerte, die ich gesehen habe, wo ich ein Gefühl voller Freude empfunden habe. Oder halt auch so gute Auftritte, die ich hatte. Oder das erste Mal halt wirklich vor ausverkauftem Haus zu spielen oder so. Aber so speziell ist eher so eine Reihe, eine Kette von Erlebnissen, aber kein ich habe da kein Spezielles, was da irgendwie herausragend wäre. Also so die zwei einschneidendsten Platten für mich persönlich, auch wenn die vielleicht heute nicht mehr unbedingt für mich die wichtigsten sind, aber mit denen, die für mich insgesamt sehr prägend waren, war das halt die Fun Crusher von Company Flow, als ich die das erste Mal gehört habe, und die erste West-Berlin Maskulin. Für mich auch immer noch zwei der größten Rap-Alben überhaupt. Und ja, so Platten, mit denen ich so ein bisschen so ein eigenes Aha-Erlebnis verbinden würde, als ich das gehört habe und dachte, ja, das ist die Musik, die ich zumindest damals oder auch teils auch heute noch, weil damals auf jeden Fall so war, dass ich dachte, das ist die Musik, die ich hören will. Und dann zum Teil vielleicht auch, das ist die Musik, die ich machen will. Wie gesagt, ich habe ja auch früher dann eher Battle-Rap gemacht und da ist ja West-Berlin Maskulin sowieso nicht weit und Company Flow zum Teil halt auch nicht. Und aber vor allem halt auch insgesamt bei beiden Alben der Sound, die Beats. Das war halt dieses dreckige, schleppende, teils auch langsamere, was mich viel eher gekriegt hat. Das ist ja jetzt inzwischen cool und in zu sagen, Hip-Hop ist mir egal, ich war nie ein Rapper. Ich bin nur Straße und ich scheiße auf die Kultur und so. Aber ich muss auch trotzdem sagen, dass ich nicht so ein... Also ich würde dieses ich lebe für Hip-Hop-Ding und Hip-Hop ist mein Leben und alles kann ich für mich persönlich einfach nicht unterschreiben. Das ist es halt einfach nicht. Ich habe halt früher gesprüht, mache es jetzt nur noch sehr, sehr selten. Konnte mit Breakdance zum Beispiel nie was anfangen, weder ist, also man sieht es mir auch an, körperlich bin ich dazu auch nicht in der Lage, konnte mich dafür aber auch nie begeistern, es mir anzusehen, irgendwie das ist was völlig an mir vorbeiging. Ich stehe auf Cuts und alles, ich höre mir gerne DJs an, auch Mixtapes oder halt nur so Turntablism-Kram. Womit wir dann jetzt diesen Bogen, diese vier Elemente bekommen haben, dass ich sie alle mal erwähnt habe und jeder weiß, dass ich voll real bin. Irgendwie, so was mir das bedeutet, in dem Sinne eigentlich nicht viel. Also mir bedeutet Hip-Hop nicht mehr als Kino oder nicht mehr als Essen oder bei Essen noch notwendiger ist, dann eher vielleicht gutes Essen, das mir schmeckt oder so. Also ich bin da nicht so, ich lebe für Hip-Hop oder ich lebe das irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich das lebe. Ich kann mir das auch nur sehr schwer vorstellen, wie man das überhaupt machen kann. Es sei denn, man man lebt davon, so dass du irgendwie Kolumnist bist für die Juice und rumreist und dir jeden Tag jede Woche 4 Konzerte irgendwie anguckst und dir nur irgendwie Rap-CDs anhörst, weil davon 20 in der Woche auf deinem Tisch landen, weil du die rezensieren sollst, dann denke ich, kann man auch sagen, dass Hip-Hop irgendwie dein Leben ist, weil du dich mit fast nichts anderem beschäftigst, aber das ist bei mir einfach nicht so. Das ist ein großer Teil meines Lebens irgendwie. Die meisten Leute meines Freundeskreises kommen halt auch aus diesem Umfeld. Aber so diese Menschen, die dann so, das ist eine wichtige Platte, die muss man im Schrank haben, das muss man gut finden, das ist so der Kanon oder irgendwie so dieses alles abdecken zu müssen und dieses geschichtlich-kulturelle, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Afrika Bambaataa hat mal gesagt irgendwie, das geht mir alles voll am Arsch vorbei. Auch wenn es für mich nicht wichtig ist, aber ich kenn natürlich auch geschichtlichen Hintergründe, worauf dann Hip-Hop basiert und wie man miteinander umgehen soll und so gewisse moralische Werte, die damit verbunden werden. Wenn jetzt Hip-Hop mein Leben eine gewisse Bedeutung oder Prägung hatte, dann aber ja nur in zeitlichen Abschnitten, dass mir der Hip-Hop von 96 irgendwie oder das Lebensgefühl, was damals mit Hip-Hop verbunden wurde oder die Einstellung, so wie zum Beispiel haut euch nicht gegenseitig auf die Fresse, stecht euch nicht ab, macht's mit einem Battle aus oder so, das ist ja heute einfach nicht mehr so. Würde ich zumindest sagen, zumindest ist es nicht so, dass ich so empfinde. Und natürlich steckt das schon dann auch irgendwie in mir drin, aber ich glaube eher, dass da vielleicht prägender ist irgendwie die Erziehung, die ich durch meine Mutter erhalten habe, zu sagen, hau keinem anderen auf die Schnauze, und ich mich vielleicht deswegen generell eher zu dieser Musik damals hingezogen gefühlt habe oder so. Da weißt du halt auch nicht, was zuerst da war, Ei oder Henne. Dass man gesagt hat, ich höre jetzt Hip-Hop, weil ich gut finde, dass damit eine bestimmte Philosophie verbunden wird und das irgendwie was aussagt und ich gehe mit diesen Werten konform. Oder ob ich so denke, wie ich jetzt denke, weil ich halt früher KRS-One gehört habe. Das weiß ich halt nicht. Also auch wenn jetzt alle über Ghetto und irgendwas abkotzen, wird es, denke ich, schon noch bei einem relativ harten Sound bleiben. Ein Freund von mir, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, hat es ja damit auch, finde ich, für mich persönlich ganz gut auf den Punkt gebracht, dass man es halt daran sehen kann, gerade an dem Erfolg von KIZ, weil es kein neues Erfolgsrezept ist, weil er der Ansicht ist, dass KIZ nur fettes Brot mit Schimpfworten ist. Gut, fettes Brot sagen jetzt selber, sie machen keinen Hip-Hop, sie machen jetzt Pop. Und ist mir auch völlig egal. Aber ich denke vor allem, dass Hip-Hop, wovon ich fest überzeugt bin, dass Hip-Hop die neue Ballermann-Musik werden wird im Laufe der nächsten Jahre. So Leute wie Frauenarzt und King Orgasmus One, die jetzt auch so Fußball-Rap machen und so Sachen zum Saufen und Mitgrölen, was ja zum Teil bei KIZ dann auch ist und so. Ich habe keinen Einblick in die Charts, aber guck dir an, was bei Viva und MTV läuft. Das ist halt Sido, das ist Bushido, das ist halt Rap. So. Und ich denke, das hat einen Grund. Und aber Rap löst sich davon, ohne wie es halt früher war, dass man den Leuten einen Kommerzvorwurf macht, wenn halt Leute plötzlich finanziell kommerziell erfolgreich sind. Das ist halt nicht, dass sie dann ein Bündnis mit Pop eingegangen sind, sondern dass Rap halt einfach der neue Pop ist und du einfach die Möglichkeit hast, mit Rap, den du selbst halt auch als authentisch empfindest, also als Musiker, ohne dich verbiegen zu müssen, finanziell erfolgreich zu sein, kommerziell erfolgreich zu sein. Ich denke halt schon, dass Flair das selbst feiert, was er macht und das auch, also ich glaube nicht, dass er für sich den Eindruck hat, sich irgendwie zu verbiegen, um eine Single zu machen. So, für aus seiner Sicht ist das wahrscheinlich schon alles sehr authentisch. Und das war früher, glaube ich, nicht so. Ich glaube, man musste schon irgendwie ein bestimmtes Songkonzept haben, um finanziell halt wirklich erfolgreich sein zu können. Das ist heute irgendwie nicht mehr so. Heute ist es ganz schwer abzuschätzen. Ich kann manche Sachen irgendwie gar nicht nachvollziehen, dass die sich überhaupt irgendjemand anhört. Von daher kann ich schwer sagen, wo die Zukunft irgendwie hingehen wird. Das macht ja inzwischen eh jeder Musik. hat ja jeder einen Computer, jeder kann zu Hause aufnehmen, jeder kann rekorden, jeder kann Beats bauen. Aber ich denke halt, dass insgesamt noch mehr Leute diese Musik aus einem kommerziellen Anspruch halt einfach machen werden, was einfach, dass irgendwer ein Debütalbum macht und auch gleich davon ausgeht, dass es charten wird, Gold gehen wird, und wenn das nicht passiert, dann war es ein Flop oder so. Aber das scheint irgendwie so ein bisschen der neue Standard zu sein. Es sind halt nicht mehr nur Leute, also was die dieser Hip-Hop-Kultur irgendwie angehören, die Rap hören, sondern es sind alle Leute, die jetzt Rap hören. Auch wenn die Leute sich immer noch beschweren, dass Rap immer noch nicht im Club läuft, aber er läuft auf dem Handy. Auch wenn ich selbst dann nicht feiere, aber ich sehe natürlich auf MTV lieber Sido als Sarah Connor. Natürlich gibt es Sachen, die ich lieber sehen würde, aber dann will ich dann doch lieber das kleinere Übel.